Kundgabe 6423. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.12.1955. Seligkeit und Dank der erlösten Seelen. In überschwänglichem Dankgefühl loben und preisen mich die Seelen, die Erlösung fanden aus ihrer Qual durch liebende Fürbitte, die es erkannten, dass sie selbst sich nicht hätten befreien können, weil sie zu schwachen Willens waren, und die durch die erbarmende Liebe der Menschen auf Erden ihren Willen stärken konnten, die nun zu mir in Jesus Christus riefen und von mir emporgehoben werden konnten aus der Tiefe. Ihre Seligkeit wollen sie nun zum Ausdruck bringen, und ihre ganze Liebe gilt dem, der sie errettet hat. Und des Lobens und Dankens werden sie nicht müde. Und nun wollen sie gleicherweise tätig sein und wieder helfen den Unerlösten, die sie noch in der Finsternis wissen und denen sie zu gleicher Seligkeit verhelfen möchten. Die liebende Mitarbeit der Menschen auf Erden macht es auch diesen Seelen leichter, wenn sie durch Menschen empfangen können, was sie selbst nötig brauchen, um es den Unglückseligen zuwenden zu können. Sie müssen selbst Licht empfangen, um dieses Licht leuchten lassen zu können, und sie können Licht immer in Empfang nehmen, wenn es hinausstrahlet von Gott in die Unendlichkeit. Überall, wo dieses Licht aufgefangen wird, überall, wo sich Gefäße öffnen, in welche das Liebelicht Gottes einströmen kann, dort sind also Licht- und Kraftstationen, die umlagert sind von unzähligen Seelen, die nach Licht verlangen. Und der Grad der Reife, der Grad der Liebe und der Grad des Verlangens sind bestimmend, welches Maß jeder Seele zuströmt. Doch jede Seele sucht dieses Maß zu erhöhen durch immerwährendes Austeilen und Weiterleiten. Eine Seele, die einmal Licht empfangen hat, kann nicht anders, als sich anderen Seelen gegenüber mitzuteilen. Das Licht hat seine Leuchtkraft und die Seele nützet es. Darum ist es überaus bedeutungsvoll, wenn eine Seele aus der Tiefe zum Licht gefunden hat, wenn sie einmal willig war, sich anstrahlen zu lassen. Denn nun wird unaufhörlich ihr der Lichtstrom zufließen, weil sie jeglichen Widerstand aufgegeben hat, durch das unsagbare Seligkeitsgefühl, das die Lichtstrahlung auf sie ausübte. Und eine ganz sichere Auswirkung ist nun, dass sie das Licht weiterleitet, um auch andere Seelen zu beglücken. Licht aber ist Weisheit, Erkenntnis der Wahrheit. Und dieses Licht also vermittelt ihnen mein Wort, das unentwegt ausgeht von mir als Liebeausstrahlung, das alles Wesenhafte in der Unendlichkeit berühren könnte, aber nur dort Widerhall findet, wo kein Widerstand ist. Wesen höchster Seelenreife können es direkt empfangen. Schwächere Wesen dagegen müssen es wieder von jenen entgegennehmen. Und immer aber bedeutet mein Wort Licht. Und immer löset daher mein Wort Seligkeit aus. Aber doch nur bei den Wesen, die nach Licht verlangen. Weshalb aber jeder Mensch auf Erden, der mein Wort verkündet, umlagert ist von lichtverlangenden Wesen. Doch nur das reine Wort wird ausstrahlen in die Dunkelheit. Und das reine Wort wird wieder empfangen von Gott selbst. Ich selbst leite es zur Erde nieder, um überall Lichtstationen zu schaffen, wo sich die Seelen holen können, was sie benötigen und was sie beglückt. Es ist ohne Bedeutung, ob diese Lichtstationen im geistigen Reich oder auf Erden errichtet sind. Denn überall strahlt das gleiche Licht, die ewige Wahrheit, aus mir. Doch eine Lichtstation auf Erden wird oft von jenen Seelen im Jenseits aufgesucht, die sich im geistigen Reich noch nicht zurechtfinden können und die sich mehr in Erdensphären aufhalten. Aber gerade diese Seelen sind in der Mehrzahl. Und für diese Seelen bedeutet ein Empfangen meines Wortes oft die einzige Rettung. Für diese bedeutet es eine ungewöhnliche Hilfe, die sie aber nicht dankbar genug vergelten zu können glauben und darum jene erlösten Seelen wieder ungemein rührige Helfer sind im geistigen Reich, die mich loben und preisen ohne Unterlass und einen wahren Aufruhr auslösen in den finsteren Bereichen, weil sie nicht ruhen, bis sie Seelen überredet haben, ihnen zu folgen, dorthin, wo auch ihnen ein Lichtschein erstrahlen soll. Ihre erlösende Tätigkeit zieht endlose Kreise, denn mein Wort hat eine gewaltige Kraft, die ihr Menschen auf Erden nicht ermessen könnet, aber dennoch euch scharen solltet um den Born, den ich selbst für euch erschlossen habe, auf das ihr Licht durchstrahlt, schon eingehen könnet in das geistige Reich, wenn ihr die Erde verlassen müsset, auf das ihr dann wieder austeilen könnet, um ständig eure Seligkeit zu erhöhen. Amen.